Hallo? Du bist der? Ich bin der Uwe. Hallo, ich bin der Uwe. Und du hast wen mitgebracht? Ich habe meinen Sohn, den Jonathan, und unseren Gitarristen, den Lennart, mitgebracht. Wir nennen uns Billy Rubin in the Blotzelf. Das ist unser absolut erster Auftritt. Wir sind eigentlich... Ja, wir gucken mal. Also, absolut erster Auftritt hier für die Jungs. Macht, kurze Frage, macht ihr eigene Sachen, covert ihr? Also wir haben uns jetzt überlegt, dass wir einfach irgendwie mal was improvisieren. Okay, super. Jungs improvisieren, sind sie genau richtig hier. Nochmal einen großen Applaus. Thank you. Dankeschön.